1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, unsere Freitagnachtausgabe. Und ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Anna. Anna ist 23 Jahre alt und ich begrüße Sie sehr herzlich. Hallo Anna. Hallo. Anna, um was geht's bei dir? Also, ich habe seit fast einem Jahr ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Seit einem Jahr? Ja. Ja. Bist du denn sonst solo oder hast du auch noch? Nee, ich bin, ansonsten bin ich solo. Ja. Ja, es hat halt angefangen, ich habe mit dem zusammengearbeitet. Ja. Und ist halt Kurde gewesen und... Kurde? Ja, das Kurde. Ja. Und naja, wie das halt alles so kam, hat mir schöne Augen gemacht und ich habe dann auch gleich erfahren, also bevor wir überhaupt was miteinander angefangen haben, hat er mir gesagt, dass er verheiratet ist und dass er sich in mich verliebt hat. Und also er hat gleich mit offenen Karten gespielt. Genau, ich sah, so sieht's aus. Und naja. Und dann hast du auch angefangen, dich zu verlieben. Genau, so sieht's aus. Obwohl er verheiratet war und ist. Also, ich habe noch nie so einen Mann erlebt, der so ist, also der... Wie ist er denn? Der zeigt ihn richtig, also er zeigt ihn richtig, dass man, dass er mich liebt, ja. Ja, wie zeigt er das denn? Naja, mit seinen Gefühlen und wie er mit mir redet und halt alles so, die kleinen Dinge. Mhm. Und ich war halt baff, wo er mir das gesagt hat, ja. Ja. Aber ich sehe da halt drüber hinweg. Also, du hast das Gefühl, dass du auf Händen getragen wirst von ihm. Genau so sieht's aus. Also ich wurde vorher noch nie und eigentlich wurde ich früher eigentlich nur verarscht und ist halt der erste Mann, so wo ich halt weiß, das ist er, aber er ist halt verheiratet. Ja. Nun geht das ein ganzes Jahr schon so. Ja. Wie oft seht ihr euch? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Also er nimmt sich immer die Zeit für mich, obwohl es halt nur 2-3 Stunden sind, aber wir sehen uns jeden Tag. Wann kommt er denn dann vorbei? Bei dir zu Hause vorbei? Na, wir haben uns jetzt seit kurzem, haben wir jetzt schon eine Wohnung zusammen und meistens treffen wir uns da und wenn nicht, dann... Moment mal, ihr habt eine Wohnung schon zusammen? Ja, also was heißt zusammen? Wir haben halt die Schlüssel und wenn wir halt Lust haben, gehen wir halt dahin. Ach so, das, und du hast deine Wohnung auch noch? Na, ja. Das ist quasi so euer Liebesnest? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ach, und da trefft ihr euch dann. Wohnt der denn auch bei dir im Ort, in der Stadt? In der Stadt nicht so, also man fährt schon ein bisschen... Ja. Eine halbe Stunde oder so. Also ich war auch schon bei ihm mit zu Hause, wo die Familie halt nicht da war von ihm. Ja. Ja. Wie viele Kinder hat er? 3. 3 Kinder. Wie lange ist er verheiratet? 19 Jahre. Wie alt ist er? 37. Ja. Also es war damals, wir unterhalten uns ja auch darüber. Und da ich ja halt so alles wissen will, wie das kam und warum der verheiratet ist, dadurch, dass er Kurde ist, wurde er zwangsverheiratet mit seiner Frau. Mhm. Er hat seine Frau halt erst am Altar kennengelernt, kann man so sagen. Ja. Wie ist denn seine Ehe? Spricht er über die Ehe? Na, die Ehe läuft nicht gut. Also die lief schon vor mir nicht gut. Und dadurch, dass er sich nie wirklich in die Frau verliebt hat, seine Eltern haben zwar immer gesagt, das kommt mit der Zeit. Aber bei ihm war das nie so. Also er hat nie so wirklich Gefühle für die empfunden. Seine Frau weiß von dir nichts? Nein, nee. Die weiß nichts. Das ist, läuft überhaupt ganz geheim, ja. Die Geschichte. Ja. Auch sonst aus seinem Umfeld weiß niemand von dir. Doch, doch, die wissen schon alle von mir. Doch. Und dein bester Kumpel weiß auch von mir. Und ja. So, jetzt stellt sich dann ja die Frage, wie geht's weiter? Das ist halt das Ding. Wie geht's weiter? Das ist das Ding. Also, wie stellst du dir, ich meine, letztendlich wirst du es entscheiden müssen. Ja, er sagt auch immer zu mir, er will nur das Beste für mich. Und wenn ich mich jetzt halt dafür entscheide, dass ich nicht mal mit ihm zusammen sein will, ist er mir nicht böse. Weil er ganz genau weiß, dass ich das nicht mehr dann aushalten kann. Und ja, aber was will er denn? Was für eine Perspektive gibt er denn von sich aus an? Also, er hat mir erzählt, dass seine große Tochter, die möchte gerne wieder ins Land zurück. Ja? Und seine Frau auch. Und er will das jetzt so machen, dass die dann wieder dorthin fliegen und er dann hier bleibt. Und die sollen, und die wollen dann ganz dort bleiben? Genau, die wollen dann dort bleiben. Und wann? Also, ich schätze mal, in diesem Jahr noch. Ach so, in diesem Jahr noch. Mhm. Und dann? Und dann könntest du dir, oder könnte er sich eine genau. Zukunft mit dir vorstellen, obwohl er dann formal noch verheiratet ist. Also in seinem Land ist er verheiratet, aber hier auf dem Papier nicht, weil so. die Behörden, die haben das denen nicht geglaubt, also die haben das nicht akzeptiert und so nach dem Gesetz hier sind die dann halt nur Lebenspartner. So. Mhm. Glaubst du ihm das oder hast du den Eindruck, dass er dich vielleicht auch so ein bisschen damit hinhält? Also, nee, belügen würde er mich nicht, also ich denke nicht. Na, belügen nicht, aber hinhalten, das ist ja vielleicht nee. Dann... Nee. Also er hat schon zu mir gesagt, wenn ich nicht mehr aushalte, soll ich es ihm sagen und er ist mir nicht böse, dann... Da ist er dir nicht böse und dann sollst du gehen. Genau, dann... Das ist ja nur auch gerade keine große Liebeserklärung, naja, dann bin ich ja nicht böse. Er macht es halt aus Liebe so. Hm. Aus Liebe. Der sollte aus Liebe dann lieber zu dir kommen, das fände ich beeindruckender, als zu sagen, ich bin ja nicht böse. Naja. Du rufst aber jetzt bei mir an, das heißt... So ganz zufrieden bist du nicht mit der Situation, oder? Nee, also ich weiß halt nicht, was ich machen soll, so. Mhm. Ob ich jetzt nun abwarten soll, oder ob ich halt gehen soll. Ich meine, ich liebe den Mann auch, aber das ist halt das Problem. Naja, Anna, wenn das wirklich eine Perspektive ist, dass sich seine Ehe quasi auflöst und die Frau zurück in die Türkei geht, ist das natürlich eine Perspektive für dich, die man sich ansteuern kann. Die Frage ist nur, wann das so sein wird und ob es so sein wird. Genau das ist das. Ich weiß halt nicht, ob es so sein wird. So, da haben wir schon. Er versucht es ja schon. Mhm. Das ist eine nicht allgemein zu beantwortende Frage, wie lange man in einer solchen Rolle, in der du bist, wie lange man das da aushalten sollte. Mhm. Ich glaube nur grundsätzlich kann man sagen, dass man das nicht zu lange tun sollte, weil man sich definitiv damit schadet. Man macht sich halt kaputt damit. Man macht sich kaputt, man ist unglücklich und es wird immer schlimmer letztendlich. Irgendwann muss eine Klärung her. Und wenn die auch für welche Seite dann auch immer schmerzhaft ist, aber es muss eine Klärung her. Mhm. Du hast nun gesagt, dass du den so sehr liebst und du vertraust dem. Ich hoffe, dass das auch wirklich begründet ist. Und wenn das jetzt nur noch vielleicht ein paar Monate ist, aber das muss er doch... klarer sagen können, ob das nur ein paar Monate ist. Es würde definitiv dann nur bis August noch gehen, dass die Familie hier ist. Er versucht ja jetzt schon, das so zu machen, dass die dann dorthin ziehen können. Also die Familie will das auch? Ja, die Familie will das. Also, gut, also sagen wir mal so, wenn das jetzt bis August wäre, würde ich jetzt sagen, okay, dann halt durch. Das ist dann auch die Liebe wert, das dann noch bis dahin auszuhalten. Sollte es aber nicht gehen und sich nochmal verzögern, dann musst du eine Konsequenz ziehen. Habe ich auch schon zu ihm gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, ich warte jetzt bis August und danach weiß ich halt nicht mehr, ob ich es aushalte. Gut, das ist doch eine Ansage. Ob ich es noch so lange aushalte. Ja, okay, das ist doch eine Ansage. Dann mach es so. Dann mach es so, Anna. Dann soll ich das so machen. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Aber ich, so von meiner Einschätzung, von den wenigen Sachen, die du mir erzählt hast, würde ich schon sagen, ja, okay. So lange würde ich dann auch für die Liebe warten und mich in der Rolle noch zufrieden geben, in der ich bin, ja. Hm. Aber dann ist auch irgendwann gut. Hm. Ich wünsche dir sehr viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Liebe Anna, auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Kostenfallnummer. Oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer mit rein. Hier ist Barbara. Barbara ist 32. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Barbara, um was geht's denn bei dir? Um den Verlust meiner großen Liebe. Was ist denn geschehen? Ja, er hat sich einfach von mir getrennt. Wann? Vor einem knappen halben Jahr. Ja. Mhm. Und wie lange wart ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Und das war deine große Liebe? Klein auf an, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Ach. Mhm. Also eine Sandkastenbekanntschaft, mehr oder weniger? Jein, also wir haben uns kennengelernt, ich war 12, er war 13, ich bin damals ins Heim gekommen und er war schon da. Mhm. Und er hat mich schon bei meinem Einzug gesehen, ich ihn erst einen Tag später, ja, und dann zu Silvester sind wir dann zusammengekommen. Aber zusammen, so richtig zusammengekommen seid ihr erst vor 4 Jahren? Ja. Ja. Richtig. Wie kam das, dass ihr erst so später zusammengekommen seid, obwohl ihr euch so gemocht habt? Ja, das war, nach einem Jahr bin ich wieder nach Hause gekommen, aber nur für ein paar Monate. Und als ich dann wieder im Heim zurück war, haben unsere Erzieher es geschafft, dass wir halt dann doch getrennt blieben. Ach so, also die Verhältnisse waren gegen euch, kann man so sagen. Richtig. Damals. Genau. Wieso hat er dich jetzt verlassen? Ich weiß es nicht wirklich. Also er hat oft gesagt, dass er die 12-Jährige vermisst, dieses wilde Etwas. Und das bin ich heute einfach nicht mehr. Ich bin zwar immer noch temperamentvoll und alles, aber nicht mehr so, wie ich früher war. Ja. Na gut, das ist aber auch ein komisches Argument. Du bist eine Frau von 32 Jahren, er sagt, ich vermisse die 12, das wilde der 12-Jährige. Da muss er noch mehr, wenn ihr 4 Jahre eine Beziehung hattet und er geht dann, da muss dann noch ein bisschen mehr Futter von ihm kommen als Begründung. Es kam eigentlich gar nicht viel. Also es war, er kam hier zu mir hin und legte mir den Schlüssel auf den Tisch und sagte, dass es aus ist und ich war wie vor den Kopf geschlagen. Von heute auf morgen? Ja, es war wirklich von heute auf morgen. Und vorher war nach deiner Einschätzung alles in Ordnung? Wir hatten unsere Probleme. Aber welche Probleme hattet ihr? Ich habe 2 Kinder aus einer früheren Beziehung und er kam mit dem Vater meiner Kinder nicht klar, weil er ihn halt auch kannte. Aber meine Kinder, die haben ihn abgöttisch geliebt, die haben ihn Papa genannt, wenn sein Sohn am Wochenende bei uns war. Wir waren eine richtige Patchwork-Familie. Was heißt denn, er kam mit dem Vater nicht klar? Mit dem Vater hatte er doch gar nicht dann so viel zu tun. Ja, meine Kinder sind alle 14 Tage bei ihrem Vater übers Wochenende. Und ja, wenn er die dann abgeholt hat und meine Kinder haben ihn dann halt Papa genannt, dann ist der Vater meiner Kinder so ein bisschen stinkig geworden. Und das hat er dann halt auch ihn zu spüren lassen. War vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, dass er dann die Kinder abgeholt hat und nicht du? Nein, wenn der Vater meiner Kinder zu mir gekommen ist, und die Kinder abgeholt hat. Und dann dein Freund auch dann da war. Ja, genau. Ich verstehe. Ja. Gut, das kann zu Spannungen führen, kann ich mir auch vorstellen, aber das zerstört noch keine Beziehung. Den Kopf zermartert. Ich habe mit meiner besten Freundin nun gesprochen und gesprochen und mittlerweile kann sie mir auch nicht mehr zuhören, weil sie es einfach nicht mehr hören kann. Also nochmal, er hat zu dir nur gesagt, diesen komischen Satz mit der 12-Jährigen? Ja, das hat er mir vorher schon öfters gesagt gehabt. Also, und als er den Schlüssel hingelegt hat? Hat er gesagt, es ist aus. Ja, aber dann stehst du, Barbara 32, doch da und sagst, wie bitte? Es ist aus? Ja. Warum ist es aus? Ja, habe ich ja gefragt, aber ich habe keine Antwort bekommen. Was hat er denn gemacht? Was macht er denn dann, was hat er gemacht, als du gesagt hast, warum? Na, ich habe ihn gefragt, warum. Er hat gesagt, er hat überhaupt nicht darauf geantwortet, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und ich stand da. Und er hat bis heute nicht mit dir gesprochen? Nein, nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Er war noch einmal hier, um seine Sachen abzuholen und da habe ich gesagt, wir müssen reden und ja, dann sagte er mir halt auch, ich fragte ihn dann, ob er mich halt noch lieben würde und dann sagte er ja. Wenn ich so einen Quatsch höre, der sagt zu dir, es ist aus und geht und sagt dann hinterher, antwortet dir, ja, ich liebe dich nur. Was ist denn das für ein Affentheater? Ja, das habe ich mich auch gefragt und das frage ich mich immer wieder, weil ich weiß, dass ich ihn immer noch liebe und ich weiß, dass ich... Okay, reden wir nicht über dich im Moment, das machen wir gleich. Er hat gesagt, er liebt dich noch. Ja. So, und was hat er weiter gesagt? Ja, dann habe ich ihn gefragt, warum er uns denn nicht noch eine Chance gibt oder warum er uns keine Chance gibt. Ja, genau. Und da habe ich wieder keine Antwort drauf gekriegt. Wie lange blieb er bei dir? 1,5 Stunden. 1,5 Stunden ist ja schon eine Menge Zeit, da kann man ja schon was reden. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich ihn dann halt auch gesehen habe oder mit ihm überhaupt gesprochen habe. Substanziell kam außer dem, was du gerade erzählt hast, nichts raus in den 1,5 Stunden. Nein. Seitdem habt ihr auch nicht mehr telefoniert, gesimst oder irgendwas gemacht? Nein. Du weißt doch gar nicht, was er tut zurzeit. Von seiner Schwester habe ich gehört, dass er jetzt nach Hamburg geht. Und das ist weit weg von dir? Ja. Hat er eine neue? Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch eigentlich gar nicht wissen. Doch, das fände ich sehr gut. Das würde dir sehr helfen. Du wüsstest, dass er eine neue Freundin hat, das ist nochmal hart für dich, aber das ist schon letztendlich heilsam auf Dauer. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wäre momentan einfach denn doch zu viel. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil du dich im Moment in irgendein Gespenst hineinsteigerst. Da ist ein Mann... Dein Traummann, mit dem du 4 Jahre zusammen warst, der verlässt dich ganz ominös, kommt dann einmal zurück und sagt nochmal, er liebt dich und dann ist er wieder weg, ein halbes Jahr. Das ist doch für jemanden, der zurückbleibt, für dich die Hölle. Eigentlich ja. Ja, ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Nee, es ist auch nicht gerade einfach. So, und eigentlich müsste sich bald, die müssen sich die Gefühle etwas rumdrehen, nämlich in heillosen Zorn gegen ihn, dass er dir das antut. Das ist es eben, das passiert bei mir nicht. Dann solltest du dich vielleicht mal ein bisschen daraufhin gedanklich vorbereiten, dass mal der Zorn hochkommen könnte. Was tut der dir denn an? Wie geht der denn mit einer Frau um, mit der er 4 Jahre zusammen war? Mit einem Menschen, den er angeblich immer noch liebt? Was natürlich wahrscheinlich Quatsch ist. Tja. Was er mir antut, ist, dass er mein Herz gebrochen hat. Und eigentlich müsste in mir langsam die Wut hochkommen. Finde ich auch. Finde ich auch. Es kommt nicht. Es kommt einfach nicht. Ja, du idealisierst den auch zu sehr wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich langsam daran kaputt gehe. Ja. Aber wenn du nur den Traummann siehst, gehst du auch kaputt. Du musst den Traummann sehen und dann musst du auch die Fehler sehen. Ja, ich wollte jetzt gerade ein Schimpfwort sagen, ich sag's mal nicht. Aber so wie er sich zum Schluss verhalten hat. Also so, ja, so geht man nicht mit einem Menschen um, den man mal geliebt hat. Tja. Das macht man nicht. So geht man mit niemandem um, den man respektiert. Tja. Und wenn er zu feige ist, dir das ins Gesicht zu sagen, hätte er dir zumindest eine Mail oder einen Brief schreiben können, was los ist. Jetzt sitzt du da, arme da und hoffst, dass er doch nochmal wiederkommt, oder? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hoffe ich darauf nicht mehr, weil ich hätte davor viel zu sehr Angst, dass er mir das wieder antun würde. Aber ich bin sicher, wenn der jetzt vor der Tür stünde, dann wärst du dabei. Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Weil meinen Kindern hat das auch viel zu sehr wehgetan, als er sich von mir getrennt hat. Stimmt, da haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Das ist für die Kinder ja auch schlimm. Ja, und sie sehen, wie ich seitdem leide. Und stimmt. Meine beiden leiden auch. Wie alt sind die Kinder? Mein Sohn ist 11 und meine Tochter ist 9. Ja, furchtbar. Die hatten ihn als Papa irgendwie akzeptiert. Richtig. Und das relativ schnell, nachdem wir zusammen waren. Und hat es den Kindern auch angetan, dass er von heute auf morgen einfach verschwindet? Ja. Also, ich finde, du hast allen Grund dazu, so richtig, richtigen, fetten Zorn auf den Kerl zu kriegen. Finde ich. Ich wünsche mir, dass ich diesen Zorn dann endlich kriegen würde, aber ich krieg ihn einfach nicht. Ja, dann versuch mal wirklich, wenn du an ihn und an eure Zeit denkst, einfach mal so dieses Gute alles beiseite zu schieben und jeder guten Erinnerung diese Verletzung entgegenzusetzen, gegenüberzustellen, die er dir angetan hat. Ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenpsychotherapie, wie man sich so ein bisschen in die Richtung tunen kann, was Realität ist zurzeit. Nicht nur den Traum, sondern eben auch das, was du gerade gesagt hast. Und das ist er, finde ich. Ich versuche es ja. Ich versuche die ganzen Sachen, wie er mit mir Schluss gemacht hat und alles. Das versuche ich mir immer wieder vor Augen zu führen. So. Aber, ja, und das musst du immer wieder und immer wieder machen. Aber dann kommt auch dieses Gute, was er getan hat. Er war mich da, er hat mir geholfen, er hat mich unterstützt. Okay, das ist Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Ja, ich weiß, dass das Vergangenheit ist, aber. Kein Aber. Das ist ein bitteres Training, was du für dich innerlich durchziehen musst. Und ich finde wirklich, das ist auch noch ein großes Argument, was du jetzt gebracht hast mit deinen Kindern. Ja. Du siehst es auch an deinen Kindern, dass er denen auch einen üblen Schmerz zugefügt hat. Ja, so, deine innere Aufgabe ist jetzt wirklich massiv innerlich gegen diesen Mann anzugehen. Und gegen die ganzen Idealisierungen und die schönen Sachen. So, Barbara, mehr weiß ich auch nicht zu sagen dazu. Ja, ich danke dir. Da musst du durch. Ja, ich danke dir. Nein, du hast mir gerade ein bisschen so die Augen geöffnet. Ich mache jetzt, was ich zu tun habe. Und vor allen Dingen, ich will ja auch nicht, dass meine Kinder leiden. Meine Kinder leiden darunter, dass ich momentan so depressiv bin. Ja, furchtbar. Und das ist nicht gut. Ich wünsche gutes Gelingen. Danke dir. Bei dem Kampf gegen deine eigenen Gefühle. Alles Gute, Barbara. Dankeschön. Tschüss. So, liebe Leute. Wir haben 1.19 Uhr. Das finde ich ist heute die richtige Zeit für eine kleine Domian-Postecke, die ich euch vorlesen möchte. So, zuerst mal wieder was zu einer Thematik. Man kann's keinem recht machen. Ich habe Post bekommen von Marianne. Und Marianne schreibt, lieber Domian, ich bin langjährige Zuschauerin deiner Sendung. Respekt und Hut ab vor dir. Aber dass du letzte Woche, ich glaube es war Freitag, ellenlang mit einer Anruferin über diesen Dschungelquatsch gesprochen hast, das verstehe ich nicht. Für mich ist diese Sendung aus dem Dschungel das Dämlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Deine wertvollen Sendeminuten sind für sowas nun wirklich zu schade. Das ist die Meinung von Marianne. Ganz anderer Meinung ist Nick aus Eschborn, der schreibt nämlich, hi Domian, Ich kann gar nicht verstehen, dass in deiner Show das Dschungelcamp so selten vorkommt. Ja, du machst schon mal eine Bemerkung dazu, aber das war es dann auch. Mich würde sehr interessieren, was deine Zuhörer zu den Vorkommnissen und den Leuten im Camp sagen. Und auch deine Meinung ist natürlich super spannend zu dieser Thematik. Auch dein Statement zu den Moderatoren würde mich interessieren. Das will ich gerne mal noch sagen, das habe ich ja noch gar nicht gesagt bisher. Das Statement ist einfach die Note sehr gut. Ganz knapp und kurz gesagt, ich wüsste gar nicht, wer es besser machen sollte als die beiden. So, jetzt eine Mail, ein Bezug auf das Gespräch mit Renate voriger Woche. Renate hatte zu dem Thema angerufen 2009, das muss ich tun. Und Renate hat uns erzählt, dass sie aufgrund einer sehr schweren und unheilbaren Erkrankung in diesem Jahr das Leben verlassen muss. Und dazu schreibt Hanna, lieber Domian, ich bin eine Brieffreundin von Renate. Dieser Kontakt ist durch eure Sendung zustande gekommen, da Renate vor einiger Zeit ja schon mal mit dir gesprochen hatte. Sie hat mir, gerade wohl wegen ihrer schweren Erkrankung, so viel gegeben. Sie ist eine besondere Frau. Wir sind Seelenfreundinnen geworden. Ich freue mich über jeden Brief von ihr, denn es könnte ja immer der letzte sein. Ich bin dankbar, dass ich sie begleiten darf. Mit besten Grüßen, Hanna. Dann Markus, 28 Jahre, schreibt: Herr Domian, vor ein paar Tagen erzählte ein Mann bei dir, dass sein bester Freund wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seinen eigenen Kindern im Gefängnis sitzt. Dein Anrufer war über die Tat seines Freundes geschockt und fassungslos. Aber er hielt per Brief weiter Kontakt zu seinem Freund. Ich muss gestehen, dass ich sowas nicht könnte und du ja auch nicht, wie du sagtest. Für mich stellte sich nach dem Gespräch eine ganz elementare moralische Frage. Ist grundsätzlich alles, wirklich alles verzeihbar, wenn der Täter selbst große Reue zeigt? Oder gibt es Taten, die so schlimm sind, dass ein Mensch sie einem Menschen nicht vergeben kann? Das ist in der Tat, lieber Markus, eine sehr, sehr gravierende moralische, ethische Fragestellung, die ich ganz einfach mal so hier an meine Zuschauer und Zuhörer geben möchte. Das kann man sicher nicht im Rahmen jetzt hier einer Postecke beantworten. Vielleicht können wir auch mal in einem Gespräch mit einigen Anrufern mal darüber reden. So, und dann noch Sven. Sven schreibt: Hi Domian, wollte dir nur mitteilen, dass ich als großer Fan deiner Sendung die neu gestaltete Domian-Fanpage im Netz für außerordentlich gelungen halte. Kennst du eigentlich die Leute, die dahinter stecken? Ja, ich kenne den, sagen wir mal so, den Hauptdrahtzieher des Ganzen, den Gordon, gut. Das ist ein sehr netter und toller Typ und ich freue mich über diese Fanpage www.nachtlager.de und auf dieser Seite konntet ihr übrigens das Thema entscheiden, abstimmen, was wir nächste Woche Mittwoch hier haben werden. Und das Thema heißt ungewöhnliche Erlebnisse in Bus, Bahn und Flugzeug. www.nachtlager.de. Ende der Postecke, 1.23 Uhr. Und jetzt machen wir weiter mit euch und den Anruf von 0800 220 50 50 und verbunden bin ich jetzt mit der Sophia. Und Sophia ist 21. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Sophia. Ich bin ganz aufgeregt. Oh je, oh je. Sag mal ein paar Stichworte, um was geht. Ich bin ziemlich verzweifelt momentan. Ich habe gestern meine Ausbildungsstelle verloren. Du hast die Ausbildungsstelle verloren? Ja, ich wurde gestern fristlos gekündigt. Warum? Es ist Probezeit. Ja. Und es ist eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Und es lief halt von vornherein irgendwie nicht so gut. Wie lange hast du es durchgezogen? In 3 Wochen wäre die Probezeit rum gewesen. Achso, in 3 Wochen wäre sie rum gewesen. Wie lange warst du da? Ja, im Prinzip fast ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja, Probezeit ist ein halbes Jahr und 3 Wochen noch und dann hätte ich es geschafft, aber und hat mir diese Chance nicht mehr gegeben. Und mit welcher Begründung hat man das? Das ist schwierig. Also es sind halt zurzeit auch ziemlich viele private Probleme und ich konnte mich nicht auf die Arbeit konzentrieren, die ganze Zeit nicht. Nicht auf Schule, nicht auf Arbeit und ich war ziemlich unkonzentriert. Nur mal kurz Stichworte. Was sind das für private Probleme? Ja, im weitesten Sinne Familienstress. Mit wem? also meine Mutter hat halt eine Beziehung geführt zu, also jetzt Ex-Freund, und das war ein ziemlicher Psychopath, der ja auch Stalking gemacht hat und Gewalt und Polizei. Deine Mutter hat eine Beziehung zu deinem Ex-Freund geführt? Nein, also das ist jetziger, ihr jetziger Ex-Freund. Ach so. Mit die sind jetzt auseinander seit einer Woche. Mhm. Die waren mittlerweile schon 10-mal getrennt oder so, innerhalb vom halben Jahr. Aber da lief halt ziemlich viel Terror ab und das war Stalking, was der gemacht hat, und die Nächte waren sehr laut. Und du wohnst mit deiner Mutter zusammen? Ja, ja. Und ich konnte halt dementsprechend nicht schlafen. Und ich kam nach 3 Stunden Schlaf zur Arbeit und war vor der Arbeit kaputt, ich war nach der Arbeit kaputt, ich habe nichts mehr machen können. Ich weiß nicht, ich bin ziemlich erschöpft und ich kann einfach nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben besteht irgendwie nur aus Pech und andauernd geht irgendwas schief und andauernd Misserfolge. Und wie war das denn? Hat ein Personalchef mit dir gesprochen oder wie läuft sowas dann? Ist das eine Krankenpflegeschule, eine eigene Krankenpflegeschule? Ja. Und das ist mehr oder weniger mein Arbeitgeber und die bestimmen auch und die besuchen allen auch auf der Arbeit. Ja. Also es ist 6 Wochen Einsatz, 2 Einsätze innerhalb von 6 Wochen. Und da gab es dann mit einem Vorgesetzten ein Gespräch? Und ja, mit meiner Lehrerin. Mit der Lehrerin. Und die hat dann, wie hat die sich denn ausgedrückt? Ja, das war das Gespräch mit der Stationsleitung, wo ich halt eingesetzt war jetzt, und so eine Art Praxisanleiterin und der Lehrerin. Und das wurde mir vorher schon angedroht, mehr oder weniger. Also die Lehrer kommen dann auch besuchen und da muss man eine Pflege simulieren. Okay, was haben die denn in diesem, ich sage mal, in diesem Entlassungsgespräch, was haben die dir denn konkret gesagt? Ja, also die haben halt auch gemerkt, dass ich ziemlich überlastet bin momentan, privat und psychisch und so weiter. Und ich soll mich in meine eigene Gesundheit kümmern, der Beruf wäre nichts für mich, ich wäre nicht dafür geeignet und ich würde patientengefährdet arbeiten und. Und ich soll mir eine Auszeit gönnen und keine Ahnung. Hatten die dich dann zwischendurch mal ein bisschen vorgewarnt? Ja. Das schon. Also das ist schon fair abgelaufen. Ja, aber es war ein enormer Druck. Und ich habe gelernt und ich habe gedacht, so, ich kämpfe, wer kämpft, kann verlieren. Und wenn ich kämpfe, hat schon verloren. Und alles Kämpfen hat nichts gebracht und ich weiß nicht. Wie schätzt du das denn ein, wenn die familiäre Situation besser gewesen wäre? Glaubst du, dass du dann in dem Beruf dich hättest auch anders zeigen können? Vielleicht, aber es ist, wie gesagt, sehr viel auf einmal. Es ist nicht nur das Familiäre. Ich bin auch allgemein eher so eine Art, in Anführungsstrichen, graues Mäuschen. Ich bin nicht gerade die super selbstbewusste Frau. Und ich habe mich einfach nicht behaupten können von Anfang an. Aber dein Traumberuf ist es nach wie vor? Es hat mir immer Spaß gemacht. Es war stressig, okay. Es war viel zu tun, aber der Umgang mit dem Patienten, mit dem Menschen, ich habe von den Patienten immer eine positive Rückmeldung bekommen. Die waren immer zufrieden mit mir. Und ja. Also da ist die Familie, die dir zugesetzt hat, und grundsätzlich dein mangelndes Selbstbewusstsein. Kann man das so sagen? Ja. War das früher auch schon so mit dem mangelnden Selbstbewusstsein in der Schule? War eigentlich, ja. Also ich war halt damals auf dem Gymnasium und ich habe 3 Jahre lang unter Mobbing gelitten. Und das war eine ziemlich harte Zeit. Und ja, da hat halt meine Psyche irgendwo einen Knacks wegbekommen, ich weiß es nicht. Und da ist halt ziemlich viel schief gegangen, auch mit selbstverletztem Verhalten und was weiß ich nicht alles. Und ich habe dann noch meine Schule gewechselt gehabt, dann noch 2 Jahre, und dann habe ich mein Fachabi gemacht. Das war eigentlich so die einzigen 2 Jahre, wo ich Erfolg hatte. Na immerhin, das hast du in der Tasche. Das waren die einzigen 2 Jahre, wo ich auch einigermaßen glücklich war. Aber sonst auch streitende Familie immer gehabt. Und ich habe das Gefühl, egal was ich angehe, nichts wird was. Und immer Misserfolge, Enttäuschung. Naja, Moment. Das Fachabi, das hast du angepackt und hast du geschafft. Ja, das war das. Ja, nun wisch das mal nicht so zur Seite. Das ist schon eine tolle Sache. Da würden manche hochglücklich sein, wenn sie das in der Tasche hätten. Ja, aber mein Problem ist halt, dass ich generell auf solche Dinge nicht stolz sein kann, weil einfach ich die anderen Schwächen in den Vordergrund stelle. Und ich weiß nicht. Du hast gerade gesagt, selbstverletzendes Verhalten. Ja, das war auch, ja. Machst du das immer noch? Nein, das ist auch schon wieder 3 Jahre her. Ja? Gibt es sonst irgendwelche Sachen? Hast du Essstörungen oder? Nein, nicht. Aber auf der Arbeit haben die halt auch die Narben gesehen und das kam halt auch nicht so gut an, ne? Ja. Das heißt, das war schon ziemlich heftig, dass man wahrscheinlich am Unterarm oder an den Armen... Ich habe Oberarm, aber die Kleidung, man kann es halt sehen. Und ich habe halt immer versucht, das zu verbergen und immer so ein enges Teil darunter noch getragen, aber es ist halt trotzdem aufgefallen. Und warst du denn damals wegen dieser Sache bei einem Therapeuten? 2, 3 Sitzungen, weil das nicht der Richtige war. Und dann hast du aufgehört? Ja. Und letztendlich hast du auch mit der Sache aufgehört, weil du es allein dann geschafft hast, oder? Ja, ich wollte es halt zum einen, und meine Mutter hat es dann auch dazu voll erfahren, ziemlich Druck gemacht mit Kontrolle, und ich habe mir auch selbst gesagt, dass es nichts bringt halt. So, jetzt ist wieder ein Punkt gekommen, wo du ziemlich unten bist. Ja, finde ich, ja. Das ist natürlich erstmal jetzt so ein Schlag, wenn man dann so eine Lehrstelle verliert, die man gerne gehabt hätte, Ausbildungsstelle verliert. Was hast du denn für dich so für Pläne? Ich habe momentan gar keine Pläne, ich habe einfach nur Zukunftsangst. Aber die beste Medizin gegen Angst sind Pläne. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe das Gefühl, so eine Lücke im Lebenslauf, so eine abgebrochene, das kommt einfach nicht gut. So die Arbeitgeber machen sich ja auch schlau. Und Pass mal auf, Sophia, ich will dir mal sagen, du bist eine junge Frau von 21 Jahren. Ich finde das absolut okay, wenn dann auch mal was schief läuft. Aber nicht normal, ich habe das Gefühl, das ist ständig alles schief. Ja, aber nochmal gesagt, das, was die Grundlage deiner Ausbildung bisher anbelangt, die ist gut. Die ist gut, du hast das Fachabitur in der Tasche. Jetzt ist deine Sache schiefgelaufen, das ist traurig, würde mich auch total ärgern, würde mich auch runterziehen. Ja. Aber ich sag dir mal so ganz sachlich von außen, ich will dich gar nicht jetzt hier billig trösten, das ist noch keine Katastrophe. Ja, ich traumatisiere halt irgendwie alles gerne, ich weiß ja auch nicht. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt aber auch ein psychisches Problem bei dir. Was, ja, was das haben wir auch gesagt, richtig. Genau. Deswegen glaube ich, dass man das so von zwei Seiten angehen muss. Einmal, was du selbst kannst, nämlich, dass du versuchst, deine Einstellung und deine Haltung zu verändern. Aber zum anderen glaube ich auch, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass eine psychotherapeutische Begleitung sehr richtig wäre. Ich habe mich schlau gemacht und alles und ich würde auch gerne eine neue Therapie beginnen. Das ist nicht so, das ist schon der Fall, ja. Ja, siehst du, das ist doch auch schon mal eine Sache, ja, die du angepackt hast. Ist doch auch gut. Ja. Weißt du, wenn du jetzt völlig dich hängen lassen würdest du nur sitzen und jammern. Aber du hast das auch schon, du hast die Einsicht dazu, das machen zu wollen. Das finde ich super. Und du hast sogar entschieden, es auch schon zu machen. Ja. So. Und dann, wenn dieses Ding erstmal einigermaßen gut läuft, dann, ich meine, solltest du jetzt auch schon machen. Einfach mal ein bisschen rumspinnen. Man kann ja auch Träume haben. Wohin sollte es sonst gehen, wenn es jetzt in diesem Bereich nicht geklappt hat? Mein Traum ist gerade schon zerplatzt. Okay. Das ist so schade. Ich habe Angst, dass ein nächster Traum zerplatzen könnte. Halt. Weißt du, Sophia, und wenn der nächste Traum zerplatzt, das tut so weh, dann wird es der dritte sein, den du angehst. Und so muss man es machen. Und ich garantiere dir, den dritten oder vierten, den wirst du dir erfüllen. Und dann wird es klappen. Ja, ich hoffe aber. Das ist wirklich, glaube ich, die Kunst, wenn man viele Niederlagen erlebt. Mhm. Dass man sich nicht, wenn man dann liegen bleibt, ist man verloren. Ja, dann ist man wirklich verloren. Man muss sich, und wenn du 10-mal einen vor den Bug kriegst, darf man eine Weile liegen bleiben und jammern und die Wunden lecken. Das ist völlig normal. Aber irgendwann muss man aufstehen und sagen, so, und nochmal. Ja, ich habe bisher für sehr viele Sachen gekämpft und es irgendwie immer geschafft. Das ist schon richtig. So. Ja. Aber es ist schwierig, es ist anstrengend. Auch ja, auch. Ja, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, weil da in aller Düsterheit der Gedanken, aber auch doch viel Entschlossenheit steckt. Habe ich gerade so gehört. Ja, weil ich nicht mehr weiterleben kann, das ist einfach so. Ja, ja. Sophia, also was ich dir von meiner Seite so spontan einfach so als Gesprächspartner sagen kann, habe ich dir jetzt gesagt. Ja. Ich würde aber gerne auch nochmal, das kann ja nicht schaden, dass du nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das ist super. Ja, da hast du auch nochmal ein bisschen so den fachlichen super, Background. Ja. Ich wünsche viel Erfolg und alles Gute für die nächste Zeit. Dankeschön. Alles Liebe. Tschüss, Sophia. So. Dankeschön. Wir melden uns gleich wieder. Ja, ne? Danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Manuel, 24. Ja, hallo. Manuel, guten Morgen. Hi, Domian. Erstmal möchte ich sagen, ich wollte ein Kompliment machen, dass du deine Sendung so spitze machst seit all den Jahren. Dankeschön. Ich bin einer deiner größten Fans. Ich danke dir, sehr nett von dir. Und wirklich, ich finde es so super, wie du die Leute mal aufbaust und deine ruhige Art und alles, es beruhigt einfach. Deswegen schaue ich mir halt immer wieder gerne deine Sendung an. Vielen Dank. Ich freue mich über das Kompliment. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Ja, also bei mir ist so, ich sollte vor 2 Wochen heiraten, am 5. Januar. Mhm. Und meine Braut, die Angie, also meine eigentliche Braut, hat sich seit dem 4. nicht mehr gemeldet und ist abgehauen zu ihrer Cousine. Ach. Und wie weit weg abgehauen? Ja, in der gleichen Stadt, aber sie geht nicht mehr ans Telefon ran. Die Jalousien sind unten, die Autos stehen manchmal dran, manchmal nicht. Und das Ding ist halt, wir sind jetzt seit 3 Jahren und 2 Monaten fast zusammen. Und also richtig enge, normale Beziehung habt ihr geführt? Ja. Gute Beziehung? Zusammen gewohnt sogar? Ich krieg schon richtig so Schweißerfälle, wenn ich nur darüber wieder nachdenke. Aber ich hab's ja gerade dem Kumpel von der Regie gesagt und so. Ja, ich weiß das ja nicht, deswegen entschuldige, wenn ich ihn nochmal frage. Das geht wirklich unter die Haut. Also wir wollten heiraten. Ja, deswegen fragte ich gerade nochmal. Also 3 Jahre eine richtige Beziehung, zusammen gelebt, ja. Und alles war gut. Alles war super. Alles war gut. Ja, es gibt immer wieder Streit und hin und her. Und okay, und für den 5. war richtig Hochzeitsfest geplant? Also es war so, wir sollten nicht kirchlich heiraten. Das wäre zu groß geworden, sondern wir haben auch Standesamt. Ja. Und ja, das Ding war, ich habe alles schon gezahlt, 6.500 Euro musste ich anfallen wegen dem Catering und diesem ganzen Zeug und alles. Mhm. Und wie gesagt, einen Tag bevor... Wie viele Gäste waren schon geladen? 230 Gäste. So, und ja. Am 4. Januar, am 5. sollte die Hochzeit sein. Am 4. Genau. Januar ist sie abgehauen? Sie ist abgehauen und sie ist ihre Cousine und hat sie mir noch geschrieben, ich werde zu eifersüchtig, ich habe sie eingeengt und ja. Und ihr habt bis zum, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil ich das so wahnsinnig finde, ihr habt dann bis zum, sagen wir mal, bis zum 3. Januar gemeinsam im Detail diese Hochzeitsfeier und die Hochzeit geplant. Ja. Alles wurde besprochen zusammen. Alles wurde besprochen. Hattest du den Eindruck, dass sie auch mit Freude dabei ist bei den Vorbereitungen? Guck mal, ich sage dir ganz ehrlich, sie hat das meiste gemacht. Sie hat sogar das meiste gemacht. Sie hat das meiste gemacht und deswegen war es für mich halt der größte Schock. Und guck mal, ich will dich auch gar nicht anlügen. So, wir hatten viel Streit. Und, ja, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich habe sie geschlagen. Wann? Ein halbes Jahr davor. Ah ja. Und, warum? Warum? Das weiß ich selber nicht. Ich war angetrunken. Mhm. Und ich hätte es nicht machen sollen, ich weiß. Aber sie hat mich einfach provoziert, da sind Worte gefallen, sie hat meine Mutter beleidigt und so, meiner Meinung nach, sie hat es verdient. Und jetzt, nachher tut es mir schon leid. Ja. Also, und sie hat auch Atteste ausschreiben lassen und war bei der Polizei mit blauen Flecken im ganzen Körper und hin und her. Aber danach haben wir es wieder einbekommen, dann ist auch alles wieder super gelaufen. Und wie gesagt, und das war jetzt auch nicht irgendwie jetzt der Grund, dass... Lass ich mir eben... Stopp, Manuel. Weißt du, wo ich gerade aufgehorcht habe, was du gesagt hast... Die hat das auch verdient. Nein, keine Frau hat das verdient. Ja, das darfst du nicht sagen. Das will ich gar nicht hören von dir. Nein, aber sie hat meine Mutter beleidigt. Ja, egal. Dann schlägst du nicht die Frau. Das ist kein Grund. Das ist nicht der Grund, dass du eine Frau schlägst. Hast recht. Guck mal, ganz ehrlich, ich habe auch sehr viel von dir abgeschaut. Du hast eine sehr ruhige Art. Und ich schaue deine Sendung seit 2 Jahren. Und es hat mir wirklich geholfen. Und ich habe dich gesehen. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, dieser Mann, er macht es auch so mit der ruhigen Art, dass er durchkommt im Leben. Und habt ihr denn jetzt im Dezember, beispielsweise im Dezember auch nochmal stimmen gestritten? Ja, aber ich habe sie nie wieder angefasst danach. Ich habe sie 2-mal angefasst. Mhm. Einmal davon, okay, meinetwegen ist die Hand auf, kurz einmal hat sie verdient, aber ich habe es nie wieder gemacht und ich würde es auch nie wieder tun. Du hast es schon wieder gesagt, ne? Sie hat es verdient. Sie hat es nicht verdient. Ja. So, aber was meine Frage gerade war, war denn die Stimmung denn schon doch, war die angespannt in den letzten 4 Wochen vor der geplanten Hochzeit? Schau mal, Domain, ich sag dir ehrlich, so danach war alles cool. Sie hat die ganze Hochzeit organisiert. Mhm. Und wie gesagt, es war alles super. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass sie irgendwie ausbrechen würde hin und her. Mhm. Auch mit der Familie war ich super cool. Kann ja sein, aber ich vermute mal, dass in ihr eine ganze Menge da passiert ist in den Wochen vor der geplanten Hochzeit. Ja, guck mal, das ist auch ein Druck. Guck mal, außerdem, das heißt, sie ist gerade 19 geworden. Ja. So, sie ist ein junges Mädchen eigentlich noch. Und ja. Wie gesagt, ich glaube, der Druck wurde ihr einfach zu viel und deswegen hat es abgebrochen. Im Endeffekt, die Scheiße ist halt, ich habe ein Jahr oder über ein Jahr jetzt gespart für diese Hochzeit und das ist jetzt alles aus meiner Tasche. Mhm. Und ich werde mir das Geld auch wiederholen, weißt du wie? Die wird es mir wieder geben, das ist mir egal. Wo willst du es dir holen? Ich werde es mir von ihr oder von ihrer Familie holen. Was heißt dir holen? Ich werde es mir zurückholen. Ja, was heißt zurückholen? Wie? Ich weiß es nicht, aber ich werde es erstmal auf die friedliche Art versuchen, natürlich. Ja, ich misstraue dir so ein bisschen, wenn du mir sagst, ich hole das Geld zurück, da sehe ich dich schon wieder da mit... Ich hab dir versprochen, ich werde sie nie wieder anrühren. Okay. Aber das Ding ist einfach, ich bin auch ein sehr ruhiger Typ und ich war auch danach im Anti-Aggressionskurs. Okay. Und alles bei der K1 Army, ich habe auch alles gemacht. Okay, jetzt lass uns mal nicht mal über das Geld reden. Am 4. ist sie abgehauen. Am 4. Hast du mit ihr seitdem nochmal Kontakt gehabt? Ein SMS von ihr, ich wäre zu eifersüchtig, ich hätte sie eingeengt, ich hätte sie im Stich gelassen. Und seit 2 Wochen habe ich wirklich konstant jeden Tag bei ihr angerufen. Hm. Als sie da weg war an dem 4., ja. Da musste die da irgendwas hinterlassen haben. Sie musste auch dir hinterlassen haben, ich will nicht heiraten oder irgendein... Sie hat mir geschrieben, zufrieden, ist alles zu viel geworden und deswegen bricht sie aus. Und hat ihre Cousine mir nochmal gesagt, weil sie ist ja selber zu feige, um mit mir zu sprechen. Da hat ihre Cousine gesagt, ey, pass auf, so, ich kann sie verstehen und sie wird auch nicht mehr kommen und lass sie in Ruhe. Und ich war total geschockt, weil sie war eigentlich nur so die coolste von allen. Und ich habe es halt nicht verstanden, warum die sie auf einmal so unterstützt hat. Und hast du jetzt den Eindruck, dass leckt euch alle am... Fickt euch, so, was soll die Scheiße, weißt du wie? Weil ich war für die ganze Familie, war ich immer da. Ja, langsam. Hast du den Eindruck, dass die Sache für sie endgültig vorbei ist? Ja, für sie hundertprozentig. Ganz sicher. Also, ganz ehrlich, wenn sie sich nach 2 Wochen nicht meldet und ich war 3 Jahre mit ihr zusammen, ich glaube nicht, dass sie noch irgendwas für mich empfindet. Ja. Ganz ehrlich, und wenn ich ihre Cousine sehe, ich sage ganz ehrlich, die kriegt von mir eine Ohrfeige. Nein, fang nicht so an. Nein, Manuel, fang nicht so an. Komm, hör auf. Reite dich da nicht in weiteren Stress rein. Wenn das ist jetzt wirklich ausgesprochen bescheuert gelaufen alles. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Was willst du denn machen? Gar nichts. Ganz ehrlich. Einen Tag vor der Hochzeit... Ja, ist schlimm. Aber was willst du machen? Gar nichts. Und ich bin so ein guter Mensch. Ja. Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Was willst du tun? Aber was soll ich jetzt machen? Denn? Gar nichts. Lass die Frau in Ruhe und nimm es erstmal so, wie es ist. Wenn die in irgendeiner Weise Interesse noch hat, wird die sich von sich aus schon melden. Hör auf, da anzurufen, hör auf, Simse zu schreiben. Aber denkst du, sie wird zurückkommen? Ich glaube es nicht, wie du mir das gerade geschildert hast. Ja, weißt du, das Problem ist, du denkst doch, ich bin Schläger, weil mir 2-mal die Hand ausgerutscht ist und dass ich sie nicht verdient hätte. Aber du weißt gar nicht, was diese Frau für Probleme gemacht hat. Manuel, das mag ja alles jetzt sein, aber wir reden jetzt darüber, was... Du bist auf ihrer Seite. Nein, es geht jetzt darum, was du jetzt tun sollst, damit du auch gut wegkommst. Darum geht's doch. Und du kommst am besten weg, wenn du jetzt stillhältst, wenn du nichts machst. Was ist mit dem Geld? Was ist mit dem ganzen Geld, was ich gespart habe? Ich bin Asylant, ich habe keine Kohle gehabt. Ja, würde ich jetzt erstmal das Geld auch erstmal hinten anstellen, bevor du da in großen Stress... Könnt ihr von der Redaktion bei ihr anrufen und das klären? Was? Könnt ihr von eurer Redaktion, von Domian Redaktion anrufen? Ja. Bei ihr anrufen? Ja. Nee, das können wir nicht machen. Wegen Geld jetzt. Nein, das können wir nicht machen. Also, weißt du, das ist natürlich sehr mistig mit dem Geld. Aber ich finde erstmal, dass du... Aber mein Herz ist viel mehr wert als das Geld. Ja, deswegen finde ich, dass du dich erstmal beruhigen musst. Das ist noch so frisch. Diese geldliche Geschichte wird sich schon irgendwie regeln. Du sollst bloß keine Dummheit machen. Vergreif dich bloß nicht an irgendjemandem. Nee, ich will das auch nicht mehr. So. Ich habe so oft schon getrunken und mich selber geschlagen. Ja, genau. Manuel, wir melden uns mal gleich nochmal bei dir. Hätte ich ein besseres Gefühl. Vielleicht können wir noch ein paar Sachen mit dir besprechen, okay? Kann ich mit einem Psychologen von euch reden? Ja, so werden wir es gleich drehen. Dann legst du offen, wir melden uns gleich nochmal. Dumme, kannst du einmal winken, weil meine Mama schaut auch immer nach. Wie heißt denn die Mama mit Vornamen? Angelina, ich grüße dich sehr herzlich. Kannst du winken einmal für meine Mama? Das ist albern. Ich habe jetzt Angelina gegrüßt und dann ist es auch gut. Du legst auf, wir melden uns gleich nochmal, okay? Alles klar, tschüss. Okay. Danke, tschüss. Sitz doch hier nicht und winke. Wo sind wir denn? Sonja, 57. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, ja, Sonja. Guten Abend. Guten Abend. Was geht's bei dir? Ja, also folgendes. Mein Mann hat mich ziemlich gedemütigt und erniedrigt über Monate und ist jetzt seit ein paar Wochen mit einem Schlaganfall im Krankenhaus. Und so wie es vorher war, kann es aber nicht mehr weitergehen. Und das Problem ist jetzt, wenn er nach Hause kommt, habe ich Angst, dass es eben so weitergeht und dass ich da jetzt gar nicht mehr rauskomme. Mhm. Weil es ja dann heißt, jetzt ist der Arme krank und... Erzähl mir doch mal, was er gemacht hat. Ja, er hat mich immer angeschrien, ich wäre eine hässliche, dumme Kuh und ich wäre noch zu blöd zum Fremdgehen. Das hätte seine Ex-Frau wenigstens geschafft und ich soll verschwinden, er kann mein Gesicht nicht mehr sehen. Seine Mutter wäre ihm viel wichtiger als ich. Die Frau ist 88 und in einem Pflegeheim. Hm. Also es war schon ganz schlimm. Und das war in der letzten Zeit hauptsächlich so? Ja, und da war ich auch mal kurz im Krankenhaus. 4 Tage, kam nach Hause und habe dann nur mal gesagt, ach Gott, wie sehen meine Blümchen aus? Und er hat sie also praktisch nicht gegossen. So, und da hat er einen Satz auf mich zugemacht und wollte mich schlagen und schrie mich an. Ich kann verstehen, dass Männer ihre Frauen umbringen. Und also es war ganz schrecklich. Mhm. Wie lange seid ihr verheiratet? 8,5 Jahre. Ach so, lange keine dann noch Kinder. Nicht. Mhm. Und die ersten Jahre, war das gut, euer Verhältnis? Ja, ich habe ihn kennengelernt als einen sehr gutmütigen Menschen. Und so war er dann auch immer draußen bei seinen Freunden. Mhm. Und hier im Haus war er dann der Teufel in den letzten Monaten oder auch Jahren. Also es war Monate und Jahre ist ja ein großer Unterschied. Also geht das schon relativ lange so, dass er dir zusetzt? Ja, angefangen hat es vor etwa 3-4 Jahren. Ach so, so lange schon. Und es hat sich dann immer mehr zugespitzt. Er hatte aber auch einen riesen Stress auf der Arbeit. Keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung. So darf man nicht mit einem Menschen umspringen, was er mit dir gemacht hat. Und wenn er noch so viel Stress auf der Arbeit hat. Keine Erklärung. Ich hatte auch versucht, in Paartherapie was zu unternehmen, aber da hat er alles dann abgelehnt. Und wenn ich jetzt am Telefon zu ihm sage, es kann so nicht weitergehen, nachher, da sagt er nur, hör auf mit den alten Kamellen, ich will das nicht hören, ich muss mich schonen, ich darf mich nicht aufregen. Wann hat er den Schlaganfall bekommen? Das war kurz nach Weihnachten. Ja, und wie geht es ihm jetzt so grundsätzlich? Die Lähmung ist fast weg und es geht ihm schon wesentlich besser. Muss jetzt noch einige Wochen in der Klinik bleiben. Mhm. Ich nehme an, dass er spätestens so Mitte Februar wieder nach Hause kann. Das heißt, das ist für dich ein Horror, die Vorstellung, wenn der wieder zu Hause ist? Ja, wenn es so weitergeht. Und du hast Sorge, dass es so weitergeht? Ja. Und hast du gar noch jetzt den Druck, dass du die moralische Verpflichtung hast, er, der nun erkrankt ist, dass man ihn nicht allein lassen darf? Genau. Mhm. Dass der Druck so groß wird, dass ich das einfach nicht mehr ertrage. Und dann, du hast ihn sicher im Krankenhaus besucht. Ja, regelmäßig. Er hat sonst niemanden. Und er hat auch aus früheren Beziehungen keine Kinder? Nein. Nein. Du auch nicht? Mhm. Nee. Und wenn du dann im Krankenhaus bei ihm bist, wie ist er da? Da ist er wieder so, wie er am Anfang der Ehe war. Also freundlich und gutmütig. Aber er hat ja jetzt dennoch schon so eine Bemerkung gemacht, wie du gerade gesagt hast, ne, die auch nicht so freundlich war. Jetzt bezogen auf die Zeit, wenn er jetzt nach Hause kommt. Er hat nur gesagt, also ich soll ihn in Ruhe lassen damit, mit diesen alten Kamellen. Kann ja sein, dass er jetzt kleinlaut ist, weil er eben deine Hilfe braucht und krank ist. Was empfindest du denn für diesen Mann? Nicht mehr allzu viel. Also die Liebe ist sehr gebröckelt durch diese schlechte Behandlung. Gibt es denn noch Liebe? Ja, doch, ein bisschen. Mhm. Ich denke schon. Ich habe halt, wie gesagt, nur die Angst, dass ich dann keinen Ausweg mehr habe, wenn er wieder so ist nachher. Mhm. Weil das ist ja dann quasi auch eine Erpressung für mich. Er ist dann so krank und darf keinen zweiten Schlag mehr bekommen. Und wenn ich ihn dann verlasse, bin ich da schuld. Verstehe. Aber ich will dir mal ganz spontan was sagen. Ich finde, dass man auch jemanden, der so krank ist, verlassen kann und auch sollte, wenn der einen so schlecht behandelt. Da darf die Krankheit kein Grund sein, bei dem zu bleiben. Und eigentlich hättest du schon von dem längst weg sein müssen. Wenn das so ist, wie du es mir gerade geschildert hast und das über so einen langen Zeitraum schon so geht, hat er dich ja sehr demütigend behandelt und dich sehr verletzt. Mit Worten. Und ich höre daraus keinen Mann, der Respekt seiner Frau gegenüber zeigt, hat. Vielleicht war es aber doch eine Zuspitzung durch den Stress und dass das jetzt in diesem Schlaganfall sich vielleicht entladen hat und dass er dann trotzdem nachher wieder zu seiner alten Art findet, aber diese Hoffnung ist sehr gering. Weißt du, es gibt ja schon den Fall, dass Menschen durch einen Schicksalsschlag, und ein Schlaganfall ist natürlich ein Schicksalsschlag, dass die auch aufgerüttelt werden, das gibt es. Aber es gibt auch oft die Fälle, dass die Menschen genauso weitermachen oder vielleicht noch schlimmer sind als vorher. Die Choleriker? Ja. Also es wühlt mich halt auf und ich kann auch oft nachts nicht schlafen, deswegen habe ich jetzt auch bei dir angerufen. Mhm. Und ich will auch keine Tabletten nehmen, das ist ja auch nicht nein. Wahre. Hast du ihm denn irgendwann schon mal in diesen Streitereien mal angedroht, dass du ihn verlässt? Ja, hat er immer gesagt, dann verschwinde doch. Ach, das hol, hat er... hol den Hund und verschwinde. Das hat er dann immer gesagt. Hm? Wie bitter. Leider, ja. Ja, wie bitter. Und auch wie entwürdigend, wenn jemandem das, wenn man das in den Kopf geschmissen bekommt, dann geh doch, hol dir einen Hund, da hast du eine Beschäftigung und hau ab. Finde ich schon schlimm. Finde ich sehr, sehr schlimm. Hast du Angst, alleine zu leben? Nein. Ginge das finanziell auch? Ja, ich war auch, bevor ich ihn kennenlernte, schon 5-6 Jahre alleine. Also ich kenne das Alleinsein. Du kannst das managen und kommst auch... Ja, ich habe mich nachher dran gewöhnt und bin ganz gut klargekommen. Aber ich dachte eben damals mit 50, jetzt hast du wieder jemanden kennengelernt, das ist ein Riesenglück, weil er eben so gutmütig war, die erste Zeit. Bist du auch noch berufstätig? Nein, ich bin auch schon lange in Frührente. Ach so. Wegen psychosomatischen Krankheiten. Ach so, das heißt, dir geht es seelisch dann auch nicht, grundsätzlich auch nicht so sehr gut. Ja, es ging schon schlechter, also es geht wieder besser. Sonja, wenn du sagst, da ist noch Liebe, bist du dir sicher? Ich frag's nur noch mal so. Doch, ich denke schon. Okay, so, pass auf. Dann könntest du dir doch Folgendes vornehmen. Der Mann hat jetzt eine schwere Erkrankung gehabt, kommt hoffentlich bald wieder einigermaßen auf die Beine. Mhm. Dann gib ihm noch mal eine Chance. Mhm. Wenn der aber anfängt, wenn er zu Hause ist, auch nur ansatzweise wieder so rumzustänkern, wie er es bisher gemacht hat, dann geh ganz schnell. Zöger dann nicht zu lange, dann hat er dich noch länger in der Hand. Dann geh. Ich finde das auch moralisch völlig in Ordnung, das zu machen. Dann muss er sehen, wie er selbst über die Runden kommt. Okay, Domian. Herzlichen Dank auch. Alles Gute wünsche ich dir, liebe Sonja. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und hier geht es weiter mit Astrid. 47, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Astrid. Grüß dich. Über was reden wir? Wir reden über die Trennung meines Mannes und die Trennung meines Sohnes. Mhm. Du bist von deinem Mann getrennt. Was denn? Du bist von deinem Mann getrennt. Ja, mein Mann hat sich von mir getrennt. Wann denn? Im März letzten Jahres. Ja. Und auch so plötzlich, wie wir es gerade gehört haben bei den anderen Anrufern? Ja, mehr oder weniger plötzlich. Und ohne Begründung? Ja, er könnte so jetzt nicht mehr leben. Käme mit meiner Art nicht mehr klar. Was kritisiert er denn an deiner Art? Alles wahrscheinlich jetzt im Augenblick. Also, oder damals. Ja. Ich war einfach, ja, ich kann das gar nicht wirklich benennen, was er da meint. Er sagt nur eben, er möchte so nicht mehr leben und er ist jetzt auf der Suche nach dem großen Glück. Zumal wir knapp 23 Jahre verheiratet sind, beziehungsweise 26 Jahre zusammen, haben einen 13-jährigen Sohn. Und der hat dann im August sich entschieden, zum Vater zu ziehen. Ach, das meintest du mit Trennung von dem Sohn? Ja. Ach so. Der hat sich entschieden, zum Vater zu ziehen. Im August? Ja, im August. Da war der Vater schon ein paar Monate weg? Da war der Vater schon ein paar Monate weg. Und eigentlich sollte der Sohn noch, der stand irgendwann vor mir und sagte, Mama, ich würde gerne zum Papa ziehen, weil der hat eine ganz neue, komplette Familie. Das kannst du mir jetzt im Augenblick ja nicht bieten. Und das ist so schön beim Papa. Und der wohnt ca. 130 Kilometer entfernt. Ja, und was wollte ich denn machen? Ich meine, mittlerweile, er ist, wie gesagt, der Sohn war damals 12, jetzt ist er 13. Der kann selber entscheiden. Aber ich stelle mir das auch sehr bitter vor, wenn der Sohn einem das dann sagt. Das war so bitter. War das bitterer, als dass dein Mann dich verlassen hat? Ja. Natürlich. Und siehst du den Jungen denn jetzt regelmäßig? Komm. Ja, was heißt regelmäßig? Also nach wie vor ist es so, dass ich den Sohn entscheiden lasse, wann er zu mir kommen möchte. Aber jetzt ist es auch so, dass er kurz vor Weihnachten selber wohl psychisch auch nicht so gut drauf war, sodass er dann in seiner Stadt in die kinderpsychiatrische Abteilung eingewiesen wurde, in die geschlossene Abteilung. Weil auch selbstzerstörerische Sachen vorgefallen sind oder er und Suizid gefährdet und so weiter. Ja. Ja, und jetzt ist er aber seit 2, 3 oder 4 Tagen eben in einer Tagesklinik, aber er wird auch eben psychologisch betreut. Das Sorgerecht, wer hat das? Das haben wir zusammen. Habt ihr zusammen. Mhm. Nur dass dadurch, dass ich eben auch durch diese Trennung und den ganzen, wie gesagt, Firma ist auch insolvent gegangen, Trennung. Ja. Des Mannes und des Kindes, ich eben auch sehr labil bin und auch psychologisch auch betreut werden musste und war auch zur Kur. Ah ja. Ich also 5 Wochen auch nicht wirklich präsent war. Ich, mein Sohn hat zwar mit mir telefoniert, wollte mich sogar in der Kur besuchen, aber dann kam eben diese andere Sache dazwischen. Sag mal, dein Mann, der hat dann also wieder eine neue Frau mit Familie? Nicht noch, ja, der Sohn der neuen Frau ist wohl auch irgendwie im Tennisstall, also 14, 15. Und dein Mann geht's gut? Das ging ziemlich schnell. Ja. Hatte der denn diese Frau schon, während ihr noch zusammen wart? Kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich denke, wenn überhaupt, dann nur ein paar Wochen. Also nochmal die Nachfrage zu dieser Trennung. Dann gab es bei euch auch nicht so eine richtige klare Trennungsauseinandersetzung? Man fragt sich als Verlassener ja immer, warum. Mhm. Man will ja immer Begründungen hören. Richtig. Außer, dass er mit deiner Art, wie du es gerade erzählt hast, nicht zurechtkommt, hat er dir nicht so viel erzählt? Nein, also, ja gut. Ich meine, das ist ja natürlich auch schon viel. Wenn man sagt, ich komme mit deiner Art rundherum nicht mehr zurecht, ist das ja eigentlich ein Todesurteil. Ja. Er hatte, dazu muss ich sagen, dass er vor einem Jahr ungefähr schon mal 2 Monate ungefähr ausgezogen war. Ach so. Aber im Ort hat er sich eine Wohnung gesucht. Aber das war ja schon ein heftiges Warnsignal, das was nicht stimmt. Das, ne? War und so. Und daraufhin, dazu muss ich sagen, dass wir ja nun eben gemeinsam diese Firma hatten. Mhm. Er aber tagtäglich eben hier vor Ort war. Wir auch jeden Tag gesprochen haben miteinander. Und es dann zu einem Moment kam, wo er sagte, mein Gott, ich weiß gar nicht, was mich damals geritten hat. Ich würde gern zurückkommen. Und daraufhin habe ich natürlich auch so verschiedene meiner kleinen Macken, sag ich jetzt mal, abgelegt und habe über mich nachgedacht, über uns nachgedacht. Also gibt es schon so Sachen, die du von dir weißt, die ihn gestört haben? Ja, aber es ist andersrum genauso ja auch. Ich meine, man ist ja nur die ganze Zeit zusammen. Hast du denn diese Ehe eigentlich fast bis zum Schluss für dich als gut empfunden? Ja. Ja. Ich hätte mit dem alles durchgestanden. Das ist dann ja noch besonders bitter. Wenn man selbst auch schon ein schlechtes Gefühl hatte, dann ist es noch eher... Ich habe diesen Mann geliebt, mit dem wollte ich alt werden. Ich habe auch die Insolvenz und den ganzen finanziellen Kram, ja. Hätte ich alles mit ihm durchgestanden. Ihr habt den ja auch, wenn ihr so lange zusammen wart, über 20 Jahre, euch gekannt habt und die Firma aufgebaut, da hat man ja eine ganze Menge Erfahrung zusammengesammelt und durchgemacht. Das Haus, in dem wir jetzt wohnen, das ist ein altes Bauernhaus, das haben wir zusammen umgebaut. Wir haben hier die Wände rausgerissen und die Wände neu reingezogen und ja, haben alles zusammen gemacht. Wie ist denn das Gefühl heute für deinen Mann? Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich habe, ich weiß es gar nicht. Also wenn ich so ganz meinen Kopf denken lasse, denke ich gar nichts mehr. Mein Bauchgefühl gesagt, genau das Gegenteil, ne? Also du trauerst ihm schon noch nach. Ja, ganz toll. Da ist schon noch ein großer Liebeskummer und Liebesschmerz da. Ja. Und du hast dich damit noch lange nicht arrangiert, dass er weg ist und auch eine andere Frau hat. Genau. Das ist bitter, wenn man selbst leidet und sich vorstellt, dem anderen geht's richtig gut, der hat tollen Sex mit seiner Frau, die machen schon Urlaub und so. Das ist bitter, ne? Und zumal mein Sohn ja auch da ist. Und der Sohn auch noch dabei ist, genau. Der Sohn ist auch noch dabei. Ja, richtig. Ich finde gut, wollte ich gerade noch sagen, dass du keinen Druck auf deinen Sohn ausübst. Nee. Denn damit machst du noch mehr kaputt. Ja. Er muss das alles für sich entscheiden. Ja. Und der ist jetzt auch in einem schwierigen Alter, da weiß man eh nicht so genau, wo... Ja, der weiß nicht, ob er Fisch oder Fleisch ist. Ja, ja, genau. Und je toleranter du dich ihm gegenüber zeigst, desto bessere Karten hast du auch für später, wenn er die ganze Sache vielleicht auch ein bisschen mit Abstand betrachtet. Ja. Hm. Richtig. Hast du denn Freunde? Na, nicht so viele, du. Ich wohne hier in so einem kleinen Ort und ich habe vieles über meinen Mann und meinen Sohn definiert. Mhm. Und auch über einen Sportverein und da ist nichts geblieben. Ich habe zwei ganz gute Freundinnen. Mhm. Aber hängst dann doch relativ viel alleine rum. Ja. Ja, nicht gut. Ich muss das Haus verkaufen, also da kommt noch eine ganze Menge Arbeit auf mich zu. Da bricht da ein ganzes... Ja. Dein ganzes Leben weg, ne? Mein Leben. Ja, das bisherige Leben ist komplett weggebrochen. Ja. Astrid, meine Sendung ist gleich vorbei, aber ich möchte, dass wir noch ein bisschen mit dir reden. Ja. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Das wäre lieb. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir. Mach's gut. Bis tschüss. Noch, ja? Tschüss. In der Technik heute Gero Kuntermann. Das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Dann wieder mit einer freien und offenen Themenrunde. Ja, schönen Sonntag, schönen Samstag. Bis dahin. Tschüss.